SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Der Leutnant Trotta bemühte sich, seit nunmehr 4 Stunden, seinem Vater einen ausführlichen Brief zu schreiben. Er kam über die ersten Zeilen nicht hinaus. Dieser Brief war der erste, schwere seines Lebens. Aber um diesen Brief zu schreiben, hätte man so stark sein müssen wie der Großvater. So einfach, so entschieden, so nahe den Bauern von Sipulje. Man war nur der Enkel. Dieser Brief unterbrach in einer schrecklichen Weise die gemächliche Reihe der gewohnten wöchentlichen gleichklingenden Berichte, die in der Familie der Trottas die Söhne den Vätern immer geschrieben hatten. Ein blutiger Brief. Man musste ihn schreiben. Der Leutnant fuhr fort: »Ich hatte allerdings gegen Mitternacht einen harmlosen Spaziergang mit der Frau unseres Regimentsarztes gemacht. Die Situation ließ mir keine andere Möglichkeit. Kameraden sahen uns. Der Rittmeister Tattenbach, der leider häufig betrunken ist, machte dem Doktor gegenüber eine schäbige Anspielung. Morgen 7.20 Uhr früh schießen sich die beiden. Ich werde wahrscheinlich gezwungen sein, den Tattenbach zu fordern, wenn er am Leben bleibt, wie ich hoffe. Die Bedingungen sind schwer. Dein treuer Sohn Karl Josef Trotta, Leutnant. Nachschrift: Vielleicht werde ich auch das Regiment verlassen müssen.« Nun schien es dem Leutnant, das Schwerste sei überstanden. Als er aber seinen Blick über den beschatteten Suffit wandern ließ, sah er auf einmal wieder das mahnende Angesicht seines Großvaters. Neben dem Helden von Solferino glaubte er auch das weißbärtige Angesicht des jüdischen Schankwirts zu sehen, dessen Enkel der Regimentsarzt Dr. Demand war. Und er fühlte, dass die Toten die Lebenden riefen. Und ihm war, als würde er selbst morgen schon, 7.20 Uhr, zum Duell antreten. Zum Duell antreten und fallen. Fallen. Fallen und sterben. Er sah das kalte Flimmern der winterlichen Sterne. Er erinnerte sich an die Nacht, in der er zum letzten Mal mit Dr. Demann zusammengegangen war, von der Kaserne zur Stadt. Zum letzten Mal, er hatte es damals gewusst. Plötzlich überfiel ihn ein Heimweh nach dem Freund und auch die Hoffnung, dass es noch möglich sei, den Doktor zu retten. Es war 1.20 Uhr. 6 Stunden hatte Dr. Demand bestimmt noch zu leben. 6 große Stunden. Diese Zeit erschien dem Leutnant jetzt beinahe so mächtig wie vorher die uferlose Ewigkeit. Er stürzte zum Kleiderhaken, schnürte den Säbel um und fuhr in den Mantel, eilte den Korridor entlang und schwebte fast die Treppe hinunter, jagte über das nächtliche Viereck des Hofes zum Tor hinaus, am Posten vorbei, lief durch die stille Landstraße, erreichte in 10 Minuten das Städtchen und eine Weile später den einzigen Schlitten, der einsamen Nachtdienst hatte, und glitt unter tröstlichem Geklingel gegen den Südrand der Stadt, der Villa des Doktors zu. Hinter dem Gitter schlief das Häuschen mit blinden Fenstern. Trotta drückte die Klingel, alles blieb still. Er schrie den Namen Dr. Demanns, nichts rührte sich. Er wartete, er ließ den Kutscher mit der Peitsche knallen. Niemand gab Antwort. »Zum Friedhof«, befahl der Leutnant dem erschrockenen Kutscher. Nicht weit von hier lagen die Friedhöfe beieinander. Der Schlitten hielt vor der alten Mauer und dem verschlossenen Gitter. Trotta stieg ab. Er trat an das Gitter. Dem irrsinnigen Einfall folgend, der ihn hierher getrieben hatte, hielt er die gehüllten Hände vor den Mund und rief gegen die Gräber hin, mit einer fremden Stimme, die wie ein Heulen aus seinem Herzen kam, den Namen Dr. Demanns. Dem Kutscher auf dem Bock des Schlittens grauste es vor seinem Fahrgast. Er dachte einfältig, wie er war, der Offizier sei ein Gespenst oder ein Wahnsinniger. Er fürchtete aber auch, das Pferd anzutreiben und davonzufahren. Seine Zähne klapperten, sein Herz raste mächtig gegen den dicken Katzenpelz. »Steigen Sie doch ein, Herr Offizier«, bat er. Der Leutnant folgte. »Zur Stadt zurück«, sagte er. In der Stadt stieg er ab und trabte gewissenhaft durch die gewundenen Gässchen und über die winzigen Plätze. Die blechernen Melodien eines Musikautomaten, der irgendwoher durch die nächtliche Stille zu schmettern begann, gaben ihm ein vorläufiges Ziel. Er eilte dem metallenen Gerassel entgegen. Es drang durch die matt belichtete Glastür einer Kneipe in der Nähe des Unternehmens der Frau Resi, einer Kneipe, die häufig von den Mannschaften aufgesucht wurde und von Offizieren nicht betreten werden durfte. Der Leutnant trat an das hell erleuchtete Fenster und schaute über den rötlichen weißen Vorhang ins Innere der Schenke. Er sah die Theke und den hageren Wirt in Hemdsärmeln. An einem Tisch spielten drei Männer, ebenfalls in Hemdsärmeln, Karten. An einem anderen saß ein Korporal, ein Mädchen neben sich. Biergläser standen vor den beiden. In der Ecke saß ein Mann allein. Einen Bleistift hielt er in der Hand. Über ein Blatt Papier beugte er sich, schrieb etwas, unterbrach sich, nippte an einem Schnaps und sah in die Luft. Auf einmal richtete er seine Brillengläser gegen das Fenster. Karl-Josef erkannte ihn. Es war Dr. Demann. In Zivil. Karl-Josef klopfte an die Glastür. Der Wirt kam. Der Leutnant bat ihn, den einsamen Herrn herauszuschicken. Der Regimentsarzt trat auf die Straße. »Ich bin's, Trotter«, sagte der Leutnant und streckte die Hand aus. »Du hast mich gefunden«, sagte der Doktor, sprach leise wie gewöhnlich, aber viel deutlicher als sonst, so schien es dem Leutnant, denn auf eine rätselhafte Weise übertönten seine stillen Worte den rasselnden Musikautomaten. Zum ersten Mal stand er vor Trotter in Zivil. »Du sollst nicht sterben«, wollte er sagen. Es schoss ihm durch den Sinn, dass jemand ohne Mantel vor ihm stand, im Schnee, im Wind. Wenn man in Zivil ist, sieht man's nicht sofort, dachte er auch, und mit einer zärtlichen Stimme sagte er, »Du wirst dich noch erkälten.« Im Angesicht Dr. Demanns leuchtete sofort das alte, wohlbekannte Lächeln auf, das die Lippen ein wenig schürzte, den schwarzen Schnurrbart ein bisschen hob. Karl-Josef errötete. »Er kann sich ja gar nicht mehr erkälten«, dachte der Leutnant. Gleichzeitig hörte er die sanfte Stimme Dr. Demanns. »Ich habe keine Zeit mehr, krank zu werden, mein lieber Freund.« Er konnte sprechen, während er lächelte. Mitten durch das alte Lächeln gingen die Worte des Doktors und es blieb dennoch ganz. Ein kleines, trauriges, weißes Schleierchen hing es vor seinen Lippen. »Wir wollen aber hinein«, sagte der Doktor weiter. »Ich werde fragen, ob du unbemerkt hinein kannst.« Er ging und ließ Trotter draußen. Dann kam er mit dem Wirt zurück. Sie durchschritten einen Flur und einen Hof und gelangten in die Küche der Wirtsstube. Im selben Augenblick erklangen zwei harte Schläge an der Wanduhr. »Schon 2 Uhr«, sagte der Leutnant. »Noch 5 Stunden«, erwiderte der Regimentsarzt. Der Wirt brachte es Slivovitz. 7:20 Uhr, hämmerte es im Hirn des Leutnants. Er griff nach dem Gläschen, hob es in die Luft und sagte mit der starken, angelernten Stimme, mit der man die Kommandos hervorzustoßen hatte, »Auf dein Wohl, du musst leben!« »Auf einen leichten Tod«, erwiderte der Regimentsarzt und leerte das Glas, während Karl-Josef den Schnaps wieder auf den Tisch stellte. »Dieser Tod ist unsinnig«, sagte der Doktor weiter, »so unsinnig, wie mein Leben gewesen ist.« »Ich will nicht, dass du stirbst«, schrie der Leutnant und stampfte auf die Fliesen des Küchenbodens. »Und ich will auch nicht sterben, und mein Leben ist auch unsinnig.« »Sei still«, erwiderte Dr. Demand. »Du bist der Enkel des Helden von Solferino. Der wäre fast ebenso unsinnig gestorben, obwohl es ein Unterschied ist, ob man so gläubig wie er in den Tod geht oder so schwachmütig wie wir beide.« Er schwieg. »Wie wir beide«, begann er nach einer Weile, »unsere Großväter haben uns nicht viel Kraft hinterlassen. Wenig Kraft zum Leben, es reicht gerade noch, um unsinnig zu sterben. Aber ich werde meine kleine Rache haben. Wenn ich die Brille abnehme, sehe ich gar nichts, gar nichts. Und ich werde schießen, ohne zu sehen. Das wird natürlicher sein, ehrlicher und ganz passend.« Der Leutnant Trotter begriff nicht vollkommen, was der Regimentsarzt sagte. »Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, ich will nicht.« Da erklangen 3 harte Schläge der Wanduhr. Trotter war auf einmal still. Man hörte das Echo der 3 Glocken. Es ertrank langsam im Summen der Gaslampe. Der Leutnant begann mit einer ruhigen Stimme. »Du sollst wissen, wie dumm diese ganze Geschichte ist. Der Deitinger langweilt mich wie uns alle. Ich sage ihm also, dass ich ein Rendezvous habe an jenem Abend vor dem Theater. Dann kommt deine Frau allein, ich muss sie begleiten, und gerade wie wir am Casino vorbeigehen, treten sie alle auf die Straße.« Der Doktor nahm die Hände von den Schultern Trotters und begann wieder seine Wanderung. Er ging beinahe lautlos, mit sanften und horchenden Schritten. Ich muss dir noch sagen, fuhr der Leutnant fort, dass ich sofort geahnt habe, es wird was Schlimmes passieren. Ich habe auch kaum noch ein nettes Wort zu deiner Frau sagen können. Und wie ich dann vor eurem Garten gestanden bin, vor deiner Villa, hat die Laterne gebrannt. Ich erinnere mich, da habe ich im Schnee auf dem Weg vom Gartentor zur Haustür deutlich die Spuren deiner Schritte sehen können. Und da habe ich eine merkwürdige Idee gehabt, eine verrückte Idee. Ja, sagte der Doktor und blieb stehen. Eine komische Idee. Ich habe einen Moment gedacht, deine Spuren sind so was wie Wächter. Ich kann es nicht ausdrücken. Ich habe halt gedacht, sie schauen aus dem Schnee herauf zu deiner Frau und mir. Dr. Demand setzte sich wieder, sah Trotta genau an und sagte langsam, vielleicht liebst du meine Frau und du weißt es nur selber nicht. »Ich habe keine Schuld an der ganzen Sache«, sagte Trotter. »Nein, du hast keine Schuld«, bestätigte der Regimentsarzt. »Aber immer ist es so, als hätte ich Schuld«, sagte Karl Josef. »Du weißt, ich habe dir erzählt, wie das mit der Frau Slama gewesen ist.« Er blieb still. Und dann flüsterte er, »Ich habe Angst. Ich habe Angst. Überall.« Der Regimentsarzt breitete die Arme aus, hob die Schultern und sagte, »Du bist auch ein Enkel.« Es klopfte, der Wirt kam und brachte zwei gefüllte Gläschen. Der Regimentsarzt trank. »Trink«, sagte Karl Josef, »trank.« Er begriff nicht mehr ganz genau, was der Doktor sagte, aber er ahnte, dass Demand nicht mehr bereit war zu sterben. Die Uhr tickte ihre blechernen Sekunden, die Zeit hielt nicht. 7:20 Uhr, 7:20 Uhr. Ein Wunder musste sich ereignen, wenn Demand nicht sterben sollte. Es ereigneten sich keine Wunder, so viel wusste der Leutnant schon. Er selbst, fantastischer Gedanke, wird morgen 7:20 Uhr erscheinen und sagen, meine Herren, der Demand ist verrückt geworden in dieser Nacht. Ich schlage mich für ihn. Kinderei, lächerlich, unmöglich. Er sah wieder ratlos auf den Doktor. Die Zeit hielt nicht. Die Uhr steppte unaufhörlich ihre Sekunden weiter. Bald ist es 4, noch 3 Stunden. Also, sagte schließlich der Regimentsarzt. Es klang, als hätte er schon einen Entschluss gefasst, als wüsste er genau, was zu tun sei, aber er wusste nichts Genaues. Seine Gedanken zogen blind und ohne Zusammenhang verworrene Bahnen durch blinde Nebel. Er wusste nichts. Ein nichtswürdiges, infames, dummes, eisernes, gewaltiges Gesetz fesselte ihn, schickte ihn gefesselt in einen dummen Tod. Er vernahm aus der Gaststube die späten Geräusche, offenbar saß dort niemand mehr. Der Wirt steckte die klirrenden Biergläser ins plätschernde Wasser, schob die Stühle zusammen, rückte an den Tischen, klirrte mit dem Schlüsselbund. Man musste gehen. Von der Straße, vom Winter, vom nächtlichen Himmel, von seinen Sternen, vom Schnee vielleicht, kamen Rat und Trost. Er ging zum Wirt, zahlte, kam im Mantel zurück, schwarz, in einem schwarzen, breiten Hut stand er vermummt und noch einmal verwandelt vor dem Leutnant. Er erschien Karl Josef gerüstet, stärker gerüstet als jemals, in Uniform mit Säbel und Mütze. Sie gingen durch den Hof, durch den Flur, zurück in die Nacht. Der Doktor sah zum Himmel hinauf, vor den ruhigen Sternen kam kein Rat. Kälter waren sie als der Schnee ringsum. Finster waren die Häuser, taubstumm die Gassen. Der Nachtwind zerblies den Schnee zu Staub. Die Spuren Trotters klirrten sacht. Die Sohlen des Doktors knirschten daneben. Sie gingen schnell, als hätten sie ein bestimmtes Ziel. In ihren Köpfen jagten Fetzen von Vorstellungen einher, von Gedanken, von Bildern. Wie schwere und flinke Hämmer klopften ihre Herzen. Ohne es zu wissen, gab der Regimentsarzt die Richtung an. Ohne es zu wissen, folgte ihm der Leutnant. Sie näherten sich dem Hotel zum Goldenen Bären. Sie standen vor dem gewölbten Tor des Gasthauses. In der Vorstellung Karl Josefs erwachte das Bild vom Großvater Demands, dem silberbärtigen König unter den jüdischen Schankwirten. Vor solch einem Tor, einem viel größeren wahrscheinlich, saß er Zeit seines Lebens. Er stand auf, wenn die Bauern anhielten. Weil er nicht mehr hörte, schrien die kleinen Bauern durch die gehöhlten Hände vor den Mündern ihre Wünsche zu ihm empor. 7:20 Uhr, 7:20 Uhr, klang es wieder. 7:20 Uhr war der Enkel dieses Großvaters. Tot, sagte der Leutnant laut. Oh, er war nicht mehr klug, der kluge Dr. Demann. Der war vergeblich frei und mutig gewesen ein paar Tage. Es zeigte sich jetzt, dass er nicht Schluss gemacht hatte. Man wurde nicht leichtfertig. Sein kluger Kopf, ererbt von einer langen, langen Reihe kluger Väter, wusste ebenso wenig Rat wie der einfache Kopf des Leutnants, dessen Ahnen die einfachen Bauern von Sibolje gewesen waren. Ein stupides, eisernes Gesetz ließ keinen Ausweg frei. »Ich bin ein Dummkopf, lieber Freund«, sagte der Doktor. »Ich hätte mich von Eva längst trennen müssen. Ich habe keine Kraft, diesem blöden Duell zu entrinnen. Ich werde aus Blödheit ein Held sein, nach Ehrenkodex und Dienstreglement ein Held.« Er lachte, es schallte durch die Nacht. »Ein Held«, wiederholte er und stapfte hin und zurück vor dem Tor des Gasthofes. Durch das junge, trostbereite Hirn des Leutnants schoss blitzschnell eine kindische Hoffnung. Sie werden nicht aufeinander schießen und sich versöhnen. Alles wird gut sein, man wird sie zu anderen Regimentern transferieren. Mich auch, töricht, lächerlich, unmöglich, dachte er gleich darauf. Und verloren, verzweifelt, mit schalem Kopf, trockenem Gaumen, zentnerschweren Gliedern, stand er regungslos vor dem hin und her wandelnden Doktor. Wie spät war es schon? Er wagte nicht, auf die Uhr zu sehen. Bald musste es ja vom Turm schlagen. Er wollte warten. »Wenn wir uns nicht wiedersehen sollten«, sagte der Doktor, hielt ein und sagte ein paar Sekunden später, »ich rate dir, verlass diese Armee.« Dann streckte er die Hand aus, »leb wohl, geh heim, ich werd allein fertig. Servus.« Er zog am Glockendraht, man hörte aus dem Innern das dröhnende Klingeln, schon näherten sich Schritte, man schloss auf. Leutnant Trotter ergriff die Hand des Doktors. Mit einer gewöhnlichen Stimme, die ihn selbst verwunderte, sagte er ein gewöhnliches Servus. Er hatte nicht einmal den Handschuh ausgezogen. Schon fiel die Tür zu, schon gab es keinen Dr. Demann mehr. Wie von einer unsichtbaren Hand gezogen, ging der Leutnant Trotter den gewohnten Weg in die Kaserne. Er hörte nicht mehr, wie über ihm im zweiten Stock ein Fenster aufgeklinkt wurde. Der Doktor beugte sich noch einmal hinunter, sah den Freund um die Ecke verschwinden, schloss das Fenster, entzündete alle Lichter im Zimmer, ging zum Waschtisch, schliff sein Rasiermesser, prüfte es am Daumennagel, seifte sein Gesicht ein, in aller Ruhe, wie jeden Morgen. Er wusch sich, er nahm aus dem Schrank die Uniform, er kleidete sich an, schnallte den Säbel um und wartete. Er nickte ein, er schlief, traumlos, ruhig, im breiten Lehnstuhl vor dem Fenster. Als er erwachte, war der Himmel über den Dächern schon hell. Ein zarter Schimmer blaute über dem Schnee. Bald musste es klopfen. Schon hörte er von fern das Klingeln eines Schlittens. Er näherte sich, er hielt. Jetzt schepperte die Glocke. Jetzt knarrte die Stiege. Jetzt klirrten die Spuren. Jetzt klopfte es. Jetzt standen sie im Zimmer. Der Oberleutnant Christ und der Hauptmann Wangert vom Infanterieregiment der Garnison. Sie blieben in der Nähe der Tür, der Leutnant einen halben Schritt hinter dem Hauptmann. Der Regimentsarzt warf einen Blick zum Himmel. Als ein ferner Widerhall aus ferner Kindheit zitterte die erloschene Stimme des Großvaters. »Höre Israel«, sprach die Stimme, »der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott.« »Ich bin fertig, meine Herren«, sagte der Regimentsarzt. Sie saßen ein wenig eng im kleinen Schlitten, die Schellen klingelten mutig, die braunen Rösser hoben die gestutzten Schwänze und ließen große, runde, gelbe, dampfende Äpfel in den Schnee fallen. Der Regimentsarzt, dem alle Tiere zeit seines Lebens sehr gleichgültig gewesen waren, fühlte auf einmal Heimweh nach seinem Pferd. »Es wird mich überleben«, dachte er. Nichts verriet sein Angesicht, seine Begleiter schwiegen. Sie hielten etwa 100 Schritte vor der Lichtung. Bis zum grünen Platz gingen sie zu Fuß. Schon war der Morgen da, aber die Sonne noch nicht aufgegangen. Still standen die Tannen, den Schnee auf den Ästen trugen sie, stolz, schmal und aufrecht. Von ferne her krähten die Hähne, Ruf und Widerruf. Tattenbach sprach laut mit seinen Begleitern, der Oberarzt Dr. Mangel ging hin und her zwischen den Parteien. »Meine Herren«, sagte eine Stimme. In diesem Augenblick nahm der Regimentsarzt Dr. Demand umständlich, wie er immer gewohnt war, die Brille ab und legte sie sorgfältig auf einen breiten Baumstumpf. Merkwürdigerweise sah er dennoch vor sich deutlich seinen Weg, den angewiesenen Platz, die Distanz zwischen sich und dem Grafen Tattenbach und diesen selbst. Er wartete. Bis zum letzten Augenblick wartete er auf den Nebel, aber alles blieb deutlich, als ob der Regimentsarzt nie kurzsichtig gewesen wäre. Eine Stimme zählte eins, der Regimentsarzt hob die Pistole. Er fühlte sich wieder frei und mutig, ja übermütig, zum ersten Mal in seinem Leben übermütig. Er zielte, wie einst als einjährig Freiwilliger beim Scheibenschießen, obwohl er damals schon ein miserabler Schütze gewesen war. »Ich bin ja nicht kurzsichtig«, dachte er, »ich werde die Brille nie mehr brauchen.« Vom medizinischen Standpunkt war es kaum erklärlich. Der Regimentsarzt beschloss, sich in der Ophthalmologie umzusehen. In dem Augenblick, in dem ihm der Name eines bestimmten Facharztes einfiel, zählte die Stimme zwei. Der Doktor sah immer noch klar. Ein zager Vogel unbekannter Art begann zu zwitschern. Und von ferne hörte man das Blasen der Trompeten. Um diese Zeit erreichte das Ulanenregiment den Exerzierplatz. In der zweiten Eskadron ritt Leutnant Trotta, wie alle Tage. Als das Regiment die Wasserwiese erreichte und absaß und die Mannschaften sich wie gewöhnlich zu den allmorgendlichen Gelenksübungen in Doppelreihen aufstellten, trat der Leutnant Kindermann zu Karl Josef und sagte, »Bist du krank? Weißt du, wie du ausschaust?« Er zog seinen koketten Taschenspiegel und hielt ihn vor Trottas Augen. In dem kleinen, schimmernden Rechteck erblickte Leutnant Trotta ein uraltes Angesicht, das er sehr genau kannte. Glühende, schmale, schwarze Augen, den scharfen, knöchernen Rücken einer großen Nase, aschgraue, eingefallene Wangen und einen schmalen, langen, festgeschlossenen und blutleeren Mund, der wie ein längst vernarbter Säbelhieb das Kinn vom Schnurrbart schied. Nur dieser kleine, braune Schnurrbart erschien Karl Josef fremd. Daheim, unter dem Suffit des väterlichen Herrenzimmers, war das verdämmernde Angesicht des Großvaters ganz nackt gewesen. »Danke«, sagte der Leutnant, »ich habe diese Nacht nicht geschlafen.« Er verließ den Exerzierplatz. Er ging zwischen den Stämmen links ab, wo ein Pfad zur breiten Landstraße abzweigte. Es war 7:40 Uhr. Man hatte keine Schüsse gehört. Alles ist gut«, sagte er sich, »es ist ein Wunder geschehen. In spätestens 10 Minuten muss der Major Prohaska dahergeritten kommen, dann wird man alles wissen.« Man hörte die zögernden Geräusche der erwachenden kleinen Stadt und das langgedehnte Heulen einer Lokomotive vom Bahnhof. Als der Leutnant die Stelle erreichte, wo der Pfad in die Straße mündete, erschien auf seinem Braunen der Major. Leutnant Trotta grüßte. »Guten Morgen«, sagte der Major, »und nichts weiter.« Der schmale Pfad hatte keinen Platz für Reiter und Fußgänger nebeneinander. Leutnant Trotta ging also hinter dem reitenden Major. Etwa 2 Minuten vor der Wasserwiese, man vernahm schon die Kommandos der Unteroffiziere, hielt der Major, wandte sich halb im Sattel um und sagte nur, »Beide.« Dann, während er weiterritt, mehr vor sich hin als zum Leutnant, »es war halt nichts zu machen.« An diesem Tage kehrte das Regiment eine gute Stunde früher in die Kaserne zurück. Die Trompeten bliesen wie an allen anderen Tagen. Am Nachmittag verlasen die dienstführenden Unteroffiziere vor der Mannschaft den Befehl, in dem der Oberst Kovac mitteilte, dass der Rittmeister Graf Tattenbach und der Regimentsarzt Dr. Demand für die Ehre des Regiments den Soldatentod gefunden hatten.